my wonderful friends and a beautiful, wonderful good morning. Hallo, meine wunderbaren Freunde und einen schönen, wunderbaren guten Morgen. So look, he's talking about the infinite power of Jesus. He's talking about him and the church together are doing this. Er spricht über die einflussreiche Kraft von Jesus. Er spricht davon, dass er und die Gemeinde dies gemeinsam tun. I really personally love verse 5. Mir persönlich gefällt Vers 5 sehr gut. And I will tell you why. Und ich werde dir sagen, warum. Because even though he has made the decision as the apostolic authority, he did not enforce it. Denn obwohl er als apostolische Autorität eine Entscheidung getroffen hat, hat er sie nicht durchgesetzt. You know, show me where in the world you have seen this. Zeig mir, wo du das auf der Welt schon einmal erlebt hast. That the leadership will not enforce spiritual discipline. Dass die Leiterschaft keine geistliche Disziplin durchsetzt. Look, he says, when I'm together with you in the meeting in the spirit, look in verse 5, you guys release this man over to Satan. Er sagt, als er mit ihnen in der Versammlung im Geist zusammen war, schau Vers 5, ihr überlasst diesen Mann dem Satan. He didn't say, I'm gonna do that. Er sagt nicht, ich werde das tun. You guys do it. Ihr Leute, ihr macht das. See, this shows me that the church is supposed to be run by the church. Das zeigt mir, dass die Gemeinde von der Gemeinde geleitet werden soll. So there, nobody could say, hey, Paul came and he abused us spiritually. Niemand konnte also sagen, hey, Paulus, als du hier warst, hast du uns geistlich missbraucht. Nobody could say, Paul threw this man out of the church, because Paul didn't. Niemand konnte sagen, Paulus hat diesen Mann aus der Gemeinde geworfen, denn das hat er nicht getan. Paul gave them instructions, but the actually members of the church had to do that. Paulus gab Anweisungen, aber die eigentlichen Mitglieder der Gemeinde mussten das tun. So, what does it mean handing him over to Satan? Was bedeutet es, ihn dem Satan auszuliefern? Look, release this man over to Satan for the destruction of his rebellious flesh. Überlasst diesen Mann dem Satan, damit sein rebellisches Fleisch zerstört wird. In hope that his spirit may be rescued and restored in the day of the Lord. In der Hoffnung, dass sein Geist am Tag des Herrn gerettet und wiederhergestellt wird. So here we see several things in this incredible scripture. Hier sehen wir mehrere Dinge in dieser unglaublichen Schriftstelle. No, the first thing Paul says, release this man over to Satan. Das erste, was Paulus sagt, ist, überlass diesen Mann dem Satan. This man already was living in the kingdom of Satan. Dieser Mann lebte bereits im Reich des Satans. Sin is the kingdom of Satan. Sünde ist das Reich des Satans. So the man was already living following Satan's temptation. Der Mann lebte bereits in der Versuchung des Satans. And obviously he had no desire to stop living in the realm of Satan. Offensichtlich hatte er auch nicht den Wunsch, nicht mehr im Reich Satans zu leben. See, it wasn't just something that was a little bit complicated or somebody fell into sin. Es war nicht nur etwas, das ein bisschen kompliziert war oder jemand, der in Sünde fiel. It was somebody that was already living in the realm of Satan, yet the church, the community of God's people still protected him from being killed. Es war jemand, der bereits im Reich Satans lebte, aber die Gemeinde, das Volk Gottes, schützte ihn immer noch vor dem Tod. So what happened? Was geschah also? Paul says the whole purpose of this is that he will be saved, not actually killed. Paulus sagt, der Sinn des Ganzen ist, dass er gerettet und nicht getötet wird. Look, he says so that the flesh, the rebellious flesh will be destroyed, but in the hope that his spirit may be rescued and restored in the day of the Lord. Schau, er sagt, damit das Fleisch, das eigensinnige, bockige Fleisch, vernichtet wird, aber in der Hoffnung, dass sein Geist gerettet und wiederhergestellt wird am Tag des Herrn. In this discipline I see nothing but incredible kindness and love and grace. In dieser Disziplin sehe ich nichts als unglaubliche Güte, Liebe und Gnade. See, Paul did not do it because he was upset with this guy. He do it because he wanted the guy to be saved. Paulus tat das nicht, weil er wütend auf den Mann war, sondern weil er wollte, dass er gerettet wird. Now, let me ask you, what's more important? Ich frage dich also, was ist wichtiger? Your eternal salvation with Jesus Christ forever and ever and ever. Deine ewige Errettung durch Jesus Christus für immer und ewig. And that means you might have to die at the age of 30 because you refused to repent from your horrific grossness of sin. Und das bedeutet, dass du vielleicht schon mit 30 Jahren sterben musst, weil du dich weigerst, von deinen schrecklichen Sünden umzukehren. Or you are left to continue in your awful sin, and then in the end of the day you've walked away from your faith. Oder du bleibst in deiner schrecklichen Sünde und letztendlich bist du von deinem Glauben abgekommen. See, Paul's heart was not, let's get rid of the guy, let's kill the guy. Paulus' Herz sagte nicht, lasst uns den Kerl loswerden, lasst uns den Kerl umbringen. No, Paul's heart was, how can we best save that guy? Paulus' Herz sagte, wie können wir diesen Mann am besten retten? And Paul realized that this man is so advanced in his awful evil sin that he refused to repent from. Paulus erkannte, dass dieser Mann in seiner schrecklichen bösen Sünde, die er nicht bereuen wollte, so weit fortgeschritten war. But in the end, there is a danger that he will actually walk away from salvation because of he walks away from the faith. Dass am Ende die Gefahr bestand, dass er tatsächlich von der Errettung wegging, weil er vom Glauben abkam. You know, Paul writes to Timothy. Paulus schreibt an Timotheus, that people have walked away from their faith because of their conscience. Dass Menschen wegen ihres Gewissens vom Glauben abgewichen sind. Because their conscience have been seared like with a hot iron. Weil ihr Gewissen wie mit einem heißen Eisen versenkt worden ist. So Paul knew exactly that if you keep ignoring your conscience, in the end, you can walk away from your salvation. Paulus wusste genau, dass, wenn wir unser Gewissen weiter ignorieren, wir uns letztendlich von unserer Errettung abwenden. Now, don't you think that a guy who sleeps with his own stepmother and is proud of it in the church instead of being ashamed? Glaubst du nicht, dass ein Kerl, der mit seiner eigenen Stiefmutter schläft und in der Gemeinde stolz darauf ist, anstatt sich zu schämen? Don't you think that his whole conscience is totally already dead? Glaubst du nicht auch, dass sein Gewissen schon völlig tot ist? Sure. Sicher ist es das. If you have a little bit of a conscience, you're very embarrassed about that. Wenn du ein bisschen Gewissen hast, ist dir das sehr peinlich. The guy didn't. Dem Kerl war es das nicht. So Paul understanding the whole picture and not a little individual problem. Paulus verstand es als Gesamtbild und nicht als ein kleines individuelles Problem. Paul knew if we really love this guy, we have to save him. Und er wusste, wenn sie diesen Mann wirklich lieben, müssen sie ihn retten. It's more important that his salvation is guaranteed than his life here on earth is guaranteed. Es ist wichtiger, seine Errettung ist garantiert, als dass sein Leben hier auf der Erde garantiert ist. Now, I want you, please, please, please, to remember. Ich möchte, dass du dich bitte, bitte, bitte erinnerst. Paul is not saying this is what we do when anybody falls into sin. Paulus sagt nicht, das ist es, was wir tun, wenn jemand in Sünde fällt. Paul is not saying this is what we do if somebody doesn't agree with your doctrine. Paulus sagt nicht, das machen wir, wenn jemand nicht mit unserer Lehre übereinstimmt. Paul is not saying that this is what we do when somebody disagrees with leadership. Now they're rebellious. Paulus sagt nicht, so machen wir es, wenn jemand nicht mit der Leitung einverstanden ist. Jetzt ist er rebellisch. Paul is not saying any of that, nothing. Paulus sagt nichts von alledem, nichts. Paul is using a specific case that was very extreme and then he used extreme measures. Paulus verwendete diesen speziellen Fall, der sehr extrem war, und dann wandte er extreme Maßnahmen an. But there was a double purpose. Er verfolgte damit einen doppelten Zweck. And we will see that tomorrow. Und das werden wir morgen sehen.